Der Gaul wurde gefedert. Dein Slip geteert. Dein Kopf eine Bruchbude. Die Kirche ein Rätsel. Die Natur kauert auf dem Klo. Mein Schweiß nimmt keine Rücksicht. Im Pelz juckt der Arsch. Der Gin ist ein Spinner. Keiner redet von Geld. Ich schlafe an der Wand. Die Nutten warten im Mais. Ich lerne Zigarren zu rollen. Deine Beine sind tierisch. Der Teufel ist Unfug. Die Engel nerven. Am Ende frage ich mich, welche Rücksicht gerade ich auf deine Sprache nehmen sollte.